Naja, das wird also heute die dritte Veranstaltung sein, in einer Reihe mit insgesamt fünf. Also wir werden noch mal im März und dann hoffentlich wieder im MEZ. Und im April soll noch ein drittes und viertes Seminar oder viertes und fünftes Seminar stattfinden. Also dann ist es durch, dann ist das ganze Buch, beziehungsweise das, was da an Material, was ich da zusammengetragen habe und formuliert habe, so erstmal in der vorläufigen Fassung fertig. Das nächste Thema wird sein Scheitern oder Niederlage. Also das ist ein zentrales Thema bei ihm gewesen. Also wie soll das bewertet werden, was da war über die 70 Jahre? Aber heute geht es erstmal um etwas anderes und das ist das Thema Emanzipation und De-Emanzipation. Erstmal als Arbeitsthema die Begrifflichkeit, also der Durchsetzung demokratischer Rechte und auf der anderen Seite natürlich die ewige Gefährdung dieser demokratischen Rechte und die Rücknahme und dieser Prozess, der letztendlich dazu führt, dass bestimmte historische Errungenschaften wieder in Frage gestellt werden und welche Rolle spielt da die Arbeiterbewegung, also die linken Bewegung, wie soll der Marxismus also diesen Prozess der Emanzipation und Demanzipation also verstehen und wie können eben politisch aktive Leute dort eingreifen, dass es in die richtige Richtung geht. Also unter dem Begriff, wie Angela Davis auch formuliert hat, Freiheit ist ein ewiger Kampf. Das führt ein bisschen weg von dem, was man als so platte Geschichtsphilosophie lange Zeit im Kopf hatte. Also das wird sich alles irgendwie, also in der Gesetzmäßigkeit wird sich das irgendwie ergeben und das ist mit Sicherheit nicht so. Er hat sich philosophisch, soziologisch, politologisch, könnte man auch sagen, mit diesen ganzen Fragen des Wahlrechts, der Emanzipation über Beteiligung, über Mitbestimmung, über die Möglichkeit, also auch in Volksbegehren aktiv zu sein und so weiter, in einem eigenen Buch beschäftigt, Demokratie und Bonapartismus. Aus meiner Sicht ist das, ich habe es hier mal mitgebracht, ist das mindestens so wichtig wie dieses Buch Freiheit als Privileg, also sein eigentliches Werk über den Liberalismus. Und übrigens ist das älter, es ist von 1993, das ist also im Hinblick auch schon auf die Niederlage des realen Sozialismus in Europa geschrieben worden und vor dem Hintergrund von Bush. Man sieht also hier, wenn man diese Porträts sieht man, wenn ich das richtig sehe, Berlusconi. Dann, wenn man es umdreht, sieht man Napoleon den Dritten und man sieht dann eben den Bush da drauf. Und er hatte also 2017 hat er noch den Trump erlebt, aber da, also er hatte schon vieles gesehen, was unter Reagan und Bush also passierte. Und deswegen auch Bonapartismus im Schwerpunkt auch USA. Für die Arbeiterbewegung, wenn man das mal jetzt mal so von dem soziologischen Begriff Arbeiterbewegung ein bisschen, also mit der fortschrittlichen Bewegung, war natürlich der Kampf um das Wahlrecht, also über 120 Jahre und auch heute noch entscheidend, beziehungsweise also der entscheidende Kampf. Und er hat das so genannt, dass der Prozess, in dem die subalternen Klassen die Anerkennung ihrer vollen Menschenwürde fordern, also dieses Wahlrecht war stellvertretend in seiner Bedeutung auch immer für die Beteiligung und für die Gleichberechtigung und für die Integration und für die Möglichkeit, also ja, also dieses alte System des Feudalismus und der Privilegien und der Stände und so weiter grundsätzlich in Frage zu stellen, seit 1793, seitdem es ja in der Französischen Revolution eingeführt wurde, immer ein Gradmesser, also der Emanzipation der subalternen Klassen. Und deswegen hat er das so in den Mittelpunkt gestellt. Demokratie oder Bonapartismus, Triumph und Niedergang des allgemeinen Wahlrechts. Das ist also der Bogen, den er spannt von der Französischen Revolution eben bis heute. Und er setzt sich ja in diesem Buch unter der Fragestellung Kampf um das Wahlrecht auch eben in seiner traditionellen Art, beziehungsweise in dem, was er immer wieder nach vorne gebracht hat, mit den Positionen der Liberalen auseinander und beschreibt dann auch die Position von John Stuart Mill, von Edmund Burke, von Benjamin Constant, also Leute, die Constant, also genauer gesagt, also die heute nicht mehr so bekannt sind, aber die eben im 19. Jahrhundert die liberalen Theoretiker waren. Tocqueville müsste man noch hinzunehmen. Die das so dargestellt haben, dass es ein beständiger Reifungsprozess des liberalen Systems war, dass das Wahlrecht Schritt für Schritt erweitert wurde, erst also um die männlichen Einwohner eines Landes, die ein immer gleicheres Wahlrecht, um das mal so zu nennen, bekamen, also das, was sich von den Ständen ablöste, von den Eigentumsverhältnissen ablöste, und später dann auch, was die liberalen Theoretiker noch nicht erfassten und auch nicht forderten, also bis hin zum Frauenwahlrecht. Und das wird von den Liberalen und auch in der heutigen liberalen Geschichtsschreibung immer so als Reifungsprozess, als schrittweiser Prozess der Erweiterung begriffen. Und Losodo sagt, dass es überhaupt keine spontane Reifung war, sondern es waren Klassenauseinandersetzungen, es waren Revolutionen, die das verändert haben. Das sollte man sich auch klar machen, weil man ja leicht in die Situation kommt, dass man sagt, naja, das Wahlrecht, das hat man halt, also hat keine große Bedeutung, aber und damit unterliegt man ja auch ein bisschen dieser ideologischen Vorherrschaft der Liberalen, die da sagten, also das ist sozusagen, also die Demokratie hat sich immer weiter entfaltet, sie hat sich ausgebreitet und naja, und damit ist das Wahlrecht also zu einer Selbstverständlichkeit geworden und hat sich abgelöst von Privilegien, von Rechten des Eigentums, aber auch der Ausbildung. Also oftmals war das Wahlrecht auch an Universitätsabschluss gebunden oder man hatte eben mehr Stimmen als andere, also wenn man Universitätsabschluss hatte. Und das wird sozusagen als automatischer Reifungsprozess verstanden und er hat eben nochmal die entscheidenden Stellen der geschichtlichen Änderung hervorgehoben, beziehungsweise deutlich gemacht, dass sich das überhaupt nicht automatisch entwickelt hat. Also nicht nur am Beispiel der USA, sondern auch an Großbritannien, die lange Zeit bis in den Ende der 1900er Jahre ein vordemokratisches Wahlsystem hatte. Ein Drittel der Lohnabhängigen hatte in Großbritannien, also das Mutterland der Demokratie, muss man jetzt in Klammern dazu setzen, hatte gar kein Wahlrecht, kein Stimmrecht. Also zwei Drittel waren disqualifiziert. Immobilienbesitzer dagegen waren in der Lage, durch das Pluralwahlsystem mehrfach abzustimmen. Erstens in Bezug auf das Eigentum in mehr als einem Wahlbezirk. Es ging also bis zu 15, die also verschiedene Wahlbezirken Eigentum hatten, konnten also 15 Stimmen abgeben als Immobilienbesitzer in London. Und auch eben, was ich eben schon sagte, also in Großbritannien traditionell, also dass die Universitäten im Unterhaus eigene Sitze hatten und die Sitze wurden bestimmt eben durch die also das Wahlrecht zu den Universitätssitzen hatten und das waren eben die Absolventen dieser Elite-Universitäten. Also das, was heute kaum bekannt ist, also dass Großbritannien lange Zeit bis nach 45, also ein sehr selektives und privilegiertes und Wahlrecht hatte, was vor allen Dingen also Eigentümer und auch Universitätsabsolventen begünstigte. Also das nur zum Mutterland der Demokratie. Und was Deutschland angeht, ist ja bekannt, dass relativ früh also das nationale Parlament, der Reichstag, also auf der Grundlage 1871 zum ersten Mal, dann auf der Grundlage eines gleichen und geheimen und Wahlrechts gewählt wurde, aber eben nur der Reichstag, aber... Bitte? Männerwahlrecht. Männerwahlrecht, natürlich. Ich rede jetzt nur über Männerwahlrecht. Also das Frauenwahlrecht ist also sowieso erst im 20. Jahrhundert gekommen. Und und in Preußen war es aber so, dass also das entscheidende Gremium, nämlich das Land Preußen, also eben ein Dreiklassenwahlrecht hatte, also bis 1919 genauer gesagt. Also das ist ganz klar und also das Dreiklassenwahlrecht, preußische Herrenhaus und so weiter. Losodo hat dann nochmal zusammengestellt, also es gibt drei große Ereignisse, die das Wahlrecht überhaupt hervorgebracht haben, beziehungsweise bestätigt haben und erst überhaupt möglich gemacht haben. Das war die Französische Revolution 1792. Das war Dann die zweite große Revolution in Frankreich 1848. Und das war der Rote Oktober 1917 und dann eben nachfolgend also die Umstürze in Österreich, Ungarn und im Deutschen Reich. Also ohne diese Ereignisse und dann noch ganz wichtig, also was das Frauenwahlrecht angeht, 1945, also das Ergebnis des antifaschistischen Kampfes und damit also auch die Stärkung also der linken Kräfte, die sich im antifaschistischen Kampf eben hervorgetan haben, beziehungsweise also die Nationen faktisch auch vertreten haben. Und da ist es ja erstaunlich, dass Frankreich erst 1945 das Frauenwahlrecht bekam. Ja, das finde ich auch. Ja, also wenn man überlegt, 150 Jahre nach dem Männerwahlrecht, bekam also in dem Land der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, aber das war... Und der Volksfrontregierung vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja, ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich das lese. Also das Deutsche Reich hat ja gleich nach dem Ersten Weltkrieg... Ja, nach dem Ersten Weltkrieg, ja. Naja, und er hat ja auch nochmal hervorgehoben, dass also einer der ersten Staaten in Europa, also gut, man kann sagen, Finnland hatte 1905 schon das Frauenwahlrecht eingeführt und Neuseeland und Australien auch so in dieser Zeit. Aber der Durchbruch kam dann erst 1917 mit dem Roten Oktober, mit der Oktoberrevolution. Ja. Und nach da wurde dann, also die Oktoberrevolution war vor allen Dingen für Deutschland entscheidend. Also das hat Rosa Luxemburg auch nochmal herausgestellt, dass also das Vorbild der Oktoberrevolution, also für viele demokratische Reformen in verschiedenen Ländern Europas und das betrifft auch das Frauenwahlrecht, also ganz entscheidend war. Ja, und darüber habe ich schon gesprochen. Der Tag des 10. August 1792, das allgemeine männliche Wahlrecht in Frankreich, wurde aber wieder abgeschafft im Thermidor, also von Napoleon wurde es ja wenige Jahre später abgeschafft. Napoleon, der ja auch die Sklavenbefreiung wieder beendet hat und die Sklaverei in den überseeischen Provinzen oder Kolonien Frankreichs wieder eingeführt hat. Und dann wieder in der Revolution am Anfang 1848 in Frankreich wird es wieder eingeführt, also ein gleiches Wahlrecht, also für Männer. Und wird dann aber auch in Frankreich 1848 im Mai, also 1850, wieder eingeschränkt auf diejenigen, die einen festen Wohnsitz nachweisen können in den letzten 3 bis 5 Jahren. Und da wusste man ganz genau, dass das die meisten Arbeiter nicht können, weil sie eben damals in der Situation waren, also sehr häufig umzuziehen. Und sie konnten also das... Das ist heute, das ist zwar nicht vorher. Ja, ich meine, wir können das noch gleich... dass das also damals schon wieder zu einer Grenzung führte und also ungefähr ein Drittel der Wahlberechtigten in Frankreich dann also es verloren haben. Ja, und in den USA, also das große zweite Land der ursprünglichen Demokratie, also unseres Vorbilds und so weiter, wenn man überhaupt noch heute davon reden kann, aber lange Zeit war es eben unumstritten, also die amerikanische Demokratie ist also ein großes Vorbild, aber wenn man da mal genau hinguckt, dann ist das so, dass Frauen in den USA erst 1920 das Wahlrecht erhalten haben. Die Native Americans, wie man sie jetzt korrekterweise nennt, also Klammern die Indianer, blieben hingegen weiter ohne Stimmrecht, da sie im Land auch die Bürgerschaft nicht hatten. Die wurde ihnen 1924 erst zuerkannt, aber nicht allen, sondern eben den Großteil, aber nicht allen, die in Reservaten lebten, hatten noch weiter Schwierigkeiten. Und dann gibt es eben so verschiedene Gruppen von Zuwanderern, von Immigranten, die man noch weiter nach hinten schob. Chinesischstämmige Einwohner und Personen mit anderer asiatischer Herkunft bekamen 43 erst 1943 beziehungsweise 1952 das Bürger- und Wahlrecht. Ja, und das war also für Kalifornien und einige Staaten an der Pazifikküste schon ein erheblicher Wahlanteil. Und das nimmt man gar nicht so zur Kenntnis oder hat man bisher nicht zur Kenntnis genommen. Aber das ist eben, was hier Lusodo eben aufschlüsselt und sagt, das ist keineswegs ein Automatismus gewesen, sondern waren immer Ergebnis von harten Kämpfen, also sich diese Beteiligung eben zu erstreiten. Und hier gibt es ein schönes Beispiel, das will ich doch mal vorlesen, aus nicht jetzt von Lusodo, sondern aus einem Buch, was erst vor kurzem erschienen ist, Stefan Bierling, gar nicht schlecht das Buch, über die Vereinigten Staaten von Amerika, also über die gegenwärtigen Konflikte, und er geht da auch ein Stück zurück. Da spielt das Wahlrecht und die Beteiligung an der Bürgerschaft eine große Rolle. Und er beschreibt hier einen Vorfall aus dem Jahr 1960, und jeder, der, jedenfalls wir, wissen das, also 1960 war, also in den Schulen, also die USA waren absolut, also unumstritten 1960, also das Vorbild, also für die Bundesrepublik Deutschland, die alte Bundesrepublik Deutschland. Aber er hat eben ein schönes Beispiel. Er sagt hier, oder hat das beschrieben, Clarence Gaskin, einem schwarzen Wähler in Georgia, wurde im Wahlbüro ein Glas Mais, eine Gurke, eine Wassermelone und ein Stück Seife vorgelegt. Um abstimmen zu dürfen, beschied man ihn, müsse er folgende Fragen richtig beantworten. Wie viele Maiskörner sind in dem Glas? Wie viele Beulen hat die Gurke? Wie viele Kerne hat die Wassermelone? Und wie viele Seifenblasen sind in dem Seifenstück? Da es darauf keine richtige Antwort gab, wie der Wahlhelfer gegenüber Gaskin eingestand, konnte dieser nicht wählen. Also das war vielleicht ein skurriles Beispiel, oder was eben in der Presse dann auch einen Widerhall fand und auch scharf kritisiert wurde, aber es war üblich, also mit allen möglichen Tricks, also schwarze Wähler, farbige Wähler insgesamt und auch andere, also asiatische Wähler oder andere eben aus diesem Wahlsystem rauszuhalten. Übrigens eine Sache, die jetzt Trump wieder versucht, also sie müssen vorher eine Urkunde der Staatsbürgerschaft nachweisen, was sie bisher nicht mussten und so weiter. Also da gibt es jetzt auch wieder Schritte, also in die Richtung, also das denen schwer zu machen, das auch die Briefwahl nach Möglichkeit auszuschließen und vor allen Dingen auch den Wahlort so zu legen, dass er nicht erreichbar ist für die, die in den Slums leben oder in den Ghettos leben. Oder aber den Tag der Wahl, eben, der ist ja traditionell ein Dienstag in den USA, also der liegt eben nicht auf dem Sonntag. Ein Sonntag wäre einfacher und da können die Leute sich bewegen, da können sie also Strecken hinter sich bringen und so weiter. Also das sind alles noch Einschränkungen, die jetzt wieder aufkommen. Naja, und erst der Voting Rights Act von 1965 verbot jedwede Beschränkung der Stimmabgabe. Also das ist, bis 1965 haben also erheblich weniger Schwarze vor allen Dingen wählen können und da konnten von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Und deswegen sind in den USA die Wahlbeteiligung traditionell bei ungefähr 50%. Das hat also auch eine Bedeutung. Und was man gar nicht sieht und was gar keine Rolle spielt, das sind die Naturalisierung der Ausländer. Die müssen heute sich, und das hat Trump jetzt, wie gesagt, schon wieder verstärkt, also die mussten sich lange Zeit nicht als Staatsbürger registrieren lassen, und das ist dann in den einzelnen Bundesstaaten immer weiter eingeschränkt worden, sodass man sagt, also die müssen die Staatsbürgerschaft nachweisen. Da gibt es viele Beispiele für, also wie das am Anfang, also hatten das erst 22 von 37 Staaten und dann ist der Prozess immer weitergegangen, sodass man heute nur noch, das letzte Staat war Arkansas, wo das möglich war, aber jetzt inzwischen muss man, um auf Bundes-, Staats- und lokaler Ebene teilzunehmen, muss man also die Staatsbürgerschaft nachweisen. Naja, und aber auch eben Weiße wurden benachteiligt durch Literacy-Tests, also Grad der Alphabetisierung wurde gemessen, und wenn der nicht entsprechend war, hat man sie nicht zugelassen, in Oklahoma, Südstaaten und so weiter und so weiter. Ich will das jetzt nicht groß vertiefen, das findet man alles also bei Lusoto. Aber sein zentraler Punkt ist, dass diese Kämpfe wurden alle von der Linken und von der Arbeiterbewegung im Wesentlichen geführt. Also natürlich auch von aufgeklärten Liberalen und auch teilweise von sehr christlichen Gruppen in den USA oder auch in Großbritannien. Oder es gibt auch bürgerliche Gruppen, die Suffragetten, also die bürgerliche Suffragettenbewegung. Aber es war eben ein großer Teil, der sich für die Ausweitung des Wahlrechts, für die Gleichberechtigung einsetzte, waren immer die Linken, waren immer auch marxistische Kräfte. Und das ist eine Tradition, an die man sich erinnern muss und die man auch bewahren muss und die man wiederbeleben muss. Jetzt gerade in den USA, das ist also, das Wahlrecht ist keine Selbstverständlichkeit. Das wollte er immer wieder deutlich machen. Und das ist auch, was das Wahlrecht, das formale Wahlrecht angeht, also ein permanenter Kampf zwischen Emanzipation und Deemanzipation. Und jetzt will ich übergehen zu dem, ich folge nicht ganz der Aufstellung, wenn ihr das alles hintereinander gelesen habt, wovon ich ausgehe, das wird das jetzt ein bisschen anders aufgebaut. Ich habe es noch mal mir heute angeschaut und gesehen, dass eigentlich erstmal allgemein über den Bonapartismus gesprochen werden muss, weil das ist für ihn der zentrale Punkt. Wenn man das eine sieht, das Wahlrecht, die Durchsetzung, ist natürlich die andere Frage, die den Marxisten auch interessiert. Ja, welche Bedeutung hat es und wie wird das wieder eingeschränkt? Jetzt nicht unbedingt durch die Wahlakte oder durch die Erschwerung, dass man schwieriger seinen Wahlzettel ausfüllen kann und überhaupt an den Wahlen teilnehmen kann. Also das habe ich ja so ein Stückchen beschrieben, also so ein Umrissen, sondern wie letztendlich also Mechanismen entwickelt werden, um dieses Wahlrecht leerlaufen zu lassen. Das ist ja sozusagen der zweite große, die zweite große Frage, die sich sofort stellte mit der Durchsetzung des Wahlrechts. Also wie kann eine bürgerliche Herrschaft aufrechterhalten werden, wenn die wenigstens theoretische Möglichkeit besteht, dass sie abgewählt werden. Das ist ja, er hat das ja nochmal hier so gefasst, der Lossodo. Wie ist es möglich, dass das kapitalistische Gesellschaftssystem, in dem ja nur eine kleine Bevölkerungsminderheit über die Produktionsmittel verfügt, unter der Bedingung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts überleben kann? Das ist ja eigentlich eine interessante Frage, nicht? Also die Sozialdemokraten sind bis 1918 davon ausgegangen, das kann man ja bei Bernstein vor allem nachlesen und Kautsky aber auch. Aber Bernstein, wenn wir das Wahlrecht haben, wenn wir das allgemeine gleiche Wahlrecht haben, dann wählen wir die Kapitalisten ab. Ja, dann nehmen wir ihnen die Macht durch den Staat. Also wir werden Gesetze machen und dann kommt der Sozialismus. Auch Bebel war dieser Überzeugung. Und so einfach ist es ja offensichtlich nicht gegangen. Deswegen muss man die Geschichte danach befragen, welche Mechanismen sind entstanden und wie konnte das möglich sein, dass das nicht zu dieser Entmachtung über das Wahlrecht führte? Warum konnte sich die sozialistische, marxistische Arbeiterbewegung nicht einfach auf das Wahlrecht stellen und sagen, damit haben wir es im Prinzip im Griff? Und Karl Marx war natürlich jemand, der das schon sehr früh erkannt hat, nämlich in der Beobachtung der Französischen Revolution von 1848, also er war ja Augenzeuge, er war ja in Paris, er war dann nach Brüssel, musste ausweichen und hat also diese Entwicklung beobachtet, dann später aus, nach 1948 aus London heraus. Und er hat ja dann in verschiedenen Schriften sich mit dieser Französischen Revolution beschäftigt. Also das Wichtigste ist der 18. Brumaire des Louis Bonaparte. Ein umfangreiches Werk, also von 140, 150 Seiten, also wirklich unglaublich ausgearbeitet aufgrund von Zeitungen, von Artikeln, von Interviews, von Berichten von Flüchtlingen, die nach London kamen aus der 48er-Bewegung und so weiter. Und das lohnt sich wirklich. Ich habe da nochmal auch hineingeschaut und einiges gelesen. Das lohnt sich wirklich, sich das nochmal genau anzugucken. Und er hat ja in diesem 18. Brumaire also nochmal sehr genau die Chronologie bzw. die Ereignisse der Französischen Revolution von 1848 dargestellt, die hier nochmal auch bei Lossodo dann sich nochmal finden und das nochmal in Kurzfassung dargestellt, damit man das sozusagen nochmal also als Hintergrund im Kopf hat, dass ja 1948 am Anfang die Revolution nur siegen konnte, weil eben die Arbeiterbewegung zum ersten Mal aktiv eingegriffen hatte. Das war ja keine klassische bürgerliche Revolution mehr. Man kann vielleicht sagen, 1792 war noch eine klassische bürgerliche Revolution, obwohl die Armen und mit ihrem Marsch nach Versailles und so weiter, die armen Pariser Frauen und also schon eine große Rolle spielten, aber 1848 war es nicht mehr zu übersehen. Und in der Französischen Revolution, jedenfalls 1848, in den ersten Monaten konnten die ja auch viele Positionen durchsetzen, wie zum Beispiel die Einrichtung der Nationalwerkstätten, die also Hunderttausenden von Pariser Arbeitern, die also auf dem Pflaster lagen und verhungert wären, also faktisch also keine Grundlage hatten, sich zu ernähren, zu klein, überhaupt zu überleben, also eine Unterbringung bzw. Arbeit gaben. Und diese Nationalwerkstätten sind ja bereits im Juni aufgelöst worden, also in wenigen Monaten nach ihrer Einrichtung. Das waren so Ideen, die waren noch nicht unbedingt marxistisch, die waren blankistisch. Proudhon spielte noch eine Rolle, also es war die Vorstellung, der Staat muss jetzt die Arbeitslosen beschäftigen. Also eine andere staatliche Aufgabe als staatliche Wirtschaftslenkung, aber eben direkte Nationalwerkstätten. Und die sind dann aufgelöst worden in der bürgerlichen Regierung. Und am 22. Juni gab es eben die, wie Marx dann auch schrieb, die ungeheure Insurrektion, also der Aufstand, der die Gesellschaft und die bürgerliche Revolution dann wirklich spaltete und dann zu einem Blutbad führte in Paris. Also es waren, nach Schätzung wurden ungefähr, also nach den offiziellen Zahlen am Anfang waren es 3000 Tote, die also bei diesen Kämpfen da ums Leben kamen, vor allem die Arbeiter. Aber heute sagt die Geschichtswissenschaft, es waren weit mehr, es waren wahrscheinlich 15.000, die also in den direkten Kämpfen, aber vor allen Dingen in Hinrichtung danach also hingeschlachtet worden sind. Also das war schon ein Vorspiel für diese Pariser Kommune, also die dann 1871 also noch viel mehr Blut hervorbrachte. Und das war ein Einschnitt, der eben die Bourgeoisie, also zu den eigentlichen Siegern der Französischen Revolution von 1848 erklärte. Die Arbeiter waren geschlagen, sie hatten keine große Bedeutung mehr, sie konnten sich politisch nicht artikulieren, sie hatten auch noch keine Parteien und waren also zurückgeworfen worden, mit dem Ergebnis, dass anderthalb Jahre später, also dieses im Frühjahr 1848 eingeführte allgemeine und geheime Wahlrecht für Männer wenigstens, wieder zurückgenommen wurde. 1850, und ich hatte ja schon angedeutet, 1850 wurde es zurückgenommen. Dann mit der Einschränkung, man hat das nicht so einfach gestrichen für die Arbeiter, sondern hat gesagt, eben mit dieser berühmten Formulierung, er muss nachweisen, dass er in den letzten 3 bis 5 Jahren in dem gleichen Wohnort gelebt hat. Ja. Und das war natürlich klar, was dahinter stand. Das hat aber nicht jetzt zu einer unbedingten Stärkung der Arbeiterbewegung geführt. Also die war ideologisch und auch organisatorisch noch viel zu schwach, um sozusagen also diese Entwicklung zurückzudrehen, sondern das war dann ein Ergebnis eines internen Kampfes innerhalb der Bourgeoisie, wo sich jemand durchsetzte, der geschickterweise dann auf diese Stimmung reagierte und in der Lage war, diese Stimmung aufzugreifen und für sich zu nutzen. Und das war der Wahlsieger der Auseinandersetzung zwischen Cavaignac und ihm selbst, also Napoleon III. Das war ja ein Neffe des Napoleon I., aber ich will jetzt nicht in die Einzelheiten gehen, aber ein zwielichtiger Typ, der mal in den USA lebte, mal in Großbritannien lebte und teilweise mit den Geheimdiensten, mit dem britischen Geheimdienst was zu tun hatte, dann wieder Artillerieoffizier war in der Schweiz und natürlich nie gearbeitet hat, weil also das Vermögen der Bonaparte war eben ausreichend, also um ihn zu ernähren. Aber er war eben, er erschien als auf der Bühne wieder als der gloriose Held, also als der Neffe von Napoleon. Und viele erinnerten sich an Napoleon, insbesondere die Bauern erinnerten sich, Napoleon der Bauernbefreier. Sie kriegten ihre Scholle von Napoleon dem I. mit dem Ergebnis des Thermidor und dann war nun wieder ein Napoleon, also 50 Jahre später erschien ein zweiter Napoleon und dem wurde zugejubelt und er bekam also die Unterstützung und wurde gewählt zum Präsidenten, also als Ergebnis der Französischen Revolution von 1848 wurde ein Bonaparte wieder, also Präsident der Republik. Und jetzt entsteht etwas, was sozusagen bis heute also eine Fortwirkung hat. Dieser Bonaparte war offensichtlich in gewisser Weise ein großes politisches Talent. Er hat nämlich erkannt, wie kann er sich also an der Spitze der bürgerlichen Gesellschaft halten und wie kann er aus diesem Wahlsieg, den er den Bauern verdankte, aber auch teilweise den Arbeitern, die Arbeiter haben auch Bonaparte gewählt, also nach dem Blutbad, also der Niederlage bei den Nationalwerkstätten sind Sie dann zu einem Populisten umgeschwenkt und nur entstand mit Bonaparte also ein echtes populistisches, bonapartistisches Modell. Er hat dann 1851 die Macht an sich gegriffen und später hat er sich dann zum Kaiser krönen lassen. Und diese Prinzipien, die damals entwickelt worden sind, also jetzt abgesehen von den Einzelheiten, die alle hochinteressant sind, aber die ich jetzt nicht ausbreiten will, also die aber wirklich wichtig sind, der Bonaparte hat erkannt, dass man das Wahlrecht nicht einfach wieder beseitigen kann, sondern man muss, er ist ja gewählt worden und man kann das Wahlrecht, wenn man nicht gleich die nächste Revolution also riskieren will, kann man an dem Wahlrecht nicht mehr vorbei. Das sehen ja die Bürgerlichen heute letztendlich auch so. Nach den Experimenten mit dem Faschismus kommen sie an dem Wahlrecht nicht mehr vorbei. Also gewählt muss irgendwie immer werden und so. Aber für Bonaparte stand fest, also die Parteien dürfen keine Rolle spielen. Also das war schon 1851 so. Er hatte also einen Kampf gegen die Parteien geführt. Nicht nur gegen die linken Parteien, sondern auch gegen die bürgerlichen Parteien. Und die Inhaftierten, die er dann nach dem Staatsstreich 1851, also am 10. Dezember 1851, also in Haft nehmen ließ und die teilweise dann das Land verlassen mussten, die wurden teilweise deportiert, waren auch teilweise bürgerliche Politiker. Wie beispielsweise Victor Hugo, der große Dichter, oder auch Thiers, die mussten das Land verlassen. Und er setzte sich auch gegen die Bürgerlichen durch und vermied immer irgendwie Parteien also hochkommen zu lassen. Also es war immer eine große Feindschaft gegenüber den Parteien. Und zwar war das Prinzip war so, dass das beschreibt Marx also in dem 18. Primär genial. Also ich kann nur sagen, das sollte man wirklich sich nochmal angucken. Es wurde eine direkte Beziehung zwischen dem Präsidenten, also zwischen dem Herrscher, später wurde er dann Kaiser, ließ er sich zum Kaiser ausrufen, Napoleon III. Und der unteren Schichten der Bevölkerung. Diese Verbindung wurde sofort hergestellt. Und also das war also das Prinzip, mit dem er arbeitete und mit dem die Populisten eigentlich bis heute arbeiten. Und wenn man sich das Prinzip Trump anschaut, dann kommt man also zu ganz ähnlichen Ergebnissen. Chavez aber auch. Wie? Chavez. Ja, das gut. Ja, mag, ja, das mag auch sein. Dass also so ein direkter. Aber Chavez hatte eben noch die Vereinigte Sozialistische Partei. Und ja, gut. Ja, gut. Ja, aber diese Parteienfeindschaft, die spielte natürlich eine große Rolle. Und die war entscheidend. Und er setzte auf die Medien. Ja, er hatte also, und er setzte auf einen Gewaltapparat. Also da war schon der Übergang also vom Bonapartismus in Elemente des Faschismus. Also die Gesellschaft des 10. Dezember war eine aus Zehntausenden von, wie sagte Marx, Lumpenproletariat zusammengesetzte Truppe, die auch bezahlt wurde, mit Schnaps also teilweise bezahlt wurde und die also für ihn also diese Wahlkämpfe da geführt hat und auch mit Gewalt also gegen politische Gegner vorging und die Agitation in die Dörfer trug. Also das war dann auch wurde dann überall, hatte Marx auch beschrieben, also es wurde alles plakatiert, die ganzen Städte waren plakatiert, es wurde überall, war das Bild von Napoleon III. Zu sehen und so weiter. Also das hatte man schon ganz professionell aufgeführt. Naja, und es war, die Basis, die er hatte, die lag eben bei den einfachen Leuten und bei den Bauern vor allen Dingen. Also, das waren die Bauern, die Bauernklasse, wenn man das überhaupt so sagen kann, die ihn unterstützte. Und und Marx macht dann wunderbare Wortspiele, dass sie hofften auf Brot, aber sie bekamen das saure Brot des Gerichtsvollziehers und so weiter. Also das war natürlich ein großer Volksbetrug, aber es hat sich eben abgesichert. Und weil er nur alle 10 Jahre hat wählen lassen, er hat ja gleich die Legislaturperiode verlängert auf 10 Jahre. Das ist immer ein Prinzip. Also die Legislaturperioden zu verlängern, ist immer ein Prinzip also bonapartistischer oder eben populistischer Haltung oder beziehungsweise Wahlverfahren. Ja, und damit war mit diesem Bonaparte also die Grundlage gelegt für das, was man heute unter Bonapartismus versteht. Also hier nochmal die machtlose gesetzliche Körperschaft. Dieses Spottbild eines Parlaments hatte die von der Exekutive vorgelegten Gesetze zu bejahen, Die Regierung aber befand sich in der Hand Napoleons. Nicht? Dass, wenn man das vergleicht mit heute, mit Trump, der also nur gelegentlich Kabinettssitzungen durchführt und dann eben meistens nur eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wo er eben den Ministern, die dann versammelt sind, erzählt, was er, also wie er die Welt sieht. Also das ist auch schon unter anderen Präsidenten so gewesen, dass die nur gelegentlich Kabinettssitzungen durchführen, sondern nur mit ihrem Nationalen Sicherheitsrat regieren. Dann sind das schon Parallelen, die also schon Mitte des 19. Jahrhunderts gelegt worden sind. Und interessant auch ein Artikel von Friedrich Engels, über dieser berühmte Artikel über die Rolle der Gewalt in der Geschichte. Da hat er schon dargestellt, dass der 1852 dann zum Kaiser ausgerufene Neffe Napoleons I., also Louis Napoleon, war jetzt der Abgott der europäischen Bourgeoisie. Nicht nur wegen seiner Gesellschaftsrettung vom 2. Dezember 1851, wo er zwar die politische Herrschaft der Bourgeoisie vernichtet, also die Thiers und die Alten, die eigentlich durch die Französische Revolution von 1848 die Macht in der Hand hatte, also deren politische Herrschaft vernichtet, aber nur, um ihre soziale Herrschaft zu retten. Also diese Dialektik, die hat der Engels nochmal dargestellt. Und er sagt dann weiter in diesem Artikel aus der die Rolle der Gewalt in der Geschichte, nicht nur, weil er gezeigt, wie das allgemeine Stimmrecht unter günstigen Umständen in ein Instrument zur Unterdrückung der Massen verwandelbar ist, nicht nur, weil unter seiner Herrschaft Industrie und Handel und namentlich Spekulation und Börsenschwindel einen nie gekannten Aufschwung genommen, sondern vor allem, weil die Bourgeoisie in ihm den ersten großen Staatsmann erkannte, der Fleisch von ihrem Fleisch, Bein von ihrem Bein war. Er war ein Emporkömmling, wie jeder echte Bourgeois war auch. Das ist eine schöne Formulierung. Und ja, das ist schon bezeichnend. Und nach diesem Vorbild des Louis Bonaparte haben sich ja dann auch Leute wie Bismarck oder Disraeli in Großbritannien auch ausgerichtet. Die haben das genau beobachtet, wie man das macht. Und Bismarck war auch ein großer Schüler, also der politischen Praxis, also des Bonapartismus. Er hat ja dann also das Privileg gehabt, also Napoleon den Dritten, also persönlich in Gefangenschaft zu nehmen nach der Niederlage in Sedan, wo er das, also das ganze Gold abfiel, ja, und von Napoleon peinliche Weise also in Gefangenschaft der preußischen Armee geriet. Und Bismarck, es gibt ein berühmtes Bild, dann auf der Bank saß und ihn erwartete, wie er da herangeführt wurde und dann eben demütigte. Aber er war selbst ein Schüler davon. Also das zeigt schon, also die Sozialistengesetze. Die Sozialistengesetze in Deutschland 1878 waren ja gerichtet gegen die Partei. Die Partei wurde verboten, die Parteipresse wurde verboten. Die Versammlungslokale wurden geschlossen und es wurden Hunderte von Leuten außer Landes gewiesen. Es wurden Gefängnisstrafen ausgesprochen. Aber das allgemeine Wahlrecht behielt man bei und man konnte als Sozialdemokrat auch wieder gewählt werden, wenn man als unabhängiger Kandidat antrat. Und es wurden ja auch dann welche gewählt. Das heißt, dass man machte immer einen Bogen um das allgemeine Wahlrecht. Man hatte Instrumente entwickelt, wie man es sozusagen waffenlos machen kann, indem man politische Parteien eben nicht nur ausschließt oder im extremsten Fall sogar also verbietet, sondern eben, wie man sie eben durch eine geschickte Manipulation, durch Einschüchterung, aber vor allem durch Medienmacht, damals schon Medienmacht, wie man sie in ihrer Bedeutung also minimiert. Und Unterwanderung sicher. Ja, auch und durch Unterwanderung heute oder damals auch. Losodo sagt hier an einer Stelle, als nicht praktikabel oder ruinös stellt sich der Weg der ausdrücklichen De-Emanzipation dar, welche fordert, diejenigen erneut vom politischen Bürgerrecht auszuschließen, die Zugang zu ihm erhalten hatten. Also das war sozusagen die Folie, vor der diese ganze Bonapartismus-Entwicklung sich vollzog. Ich glaube, das ist erstmal ein Kapitel, was wir können auch eine Pause machen und ich würde dann sonst übergeben zum Bonapartismus und Faschismus. Das ist eigentlich vielleicht kontroversere Thema oder auch interessantere Thema, also was diese Fragen angeht. Ich wollte eine Frage stellen. Ja, du stellst eine Frage, dann machen wir mal ruhig einen Block dazwischen. Warum im öffentlichen Diskurs der Bonapartismus praktisch gar keine Rolle spielt. Also man redet immer, wenn man jetzt einordnet von links, also rechts, extrem rechts, und dann kommt gleich Faschismus. Ja, da komme ich auch noch zu. Da komme ich noch. Das hat mich auch, wundert mich auch immer. Ja, das ist völlig in Vergessenheit. Ja, da komme ich aber noch dazu. Wenn nicht, könnten wir auch gleich dazu übergehen. Also, ja. Da hatte ich jetzt noch eins, was ich noch sagen wollte. Ach so, ja. Eine Besonderheit von Domenico Lussodo ist, dass er, hoffentlich finde ich jetzt die Stellen auch noch entsprechend, ja, dass er anders als Marx und auch die anderen, die später dann auf den Bonapartismus, also was Sigrid eben angesprochen hat, bei der Faschismusanalyse zurückgegriffen hat, alle sind natürlich, also auf den Bonapartismus durch Marx gekommen, durch den 18. Primär, ne? Klassenkämpfe in Frankreich, die andere Schrift, die er dann gemacht hat und so. Ja. Es gibt insgesamt drei, die sich mit der 48er Revolution beschäftigen. Das war seine große, also seine publizistische, einer seiner großen publizistischen Schwerpunkte und Großtaten, die er so in seinem Leben unternommen hat. Also ich bin ja sowieso der Meinung, und da bin ich auch in gewisser Weise Schüler von Lussodo, dass nicht unbedingt seine ökonomischen Schriften also von heute noch große Bedeutung haben, sondern seine politikwissenschaftlichen, seine soziologischen, seine, naja, aber darüber kann man dann diskutieren. Aber was ich sagen will, ist, dass Lussodo eben ein Stück weit über den Marx hinausgeht, wenn man so will, zurückgeht, noch weiter in der Geschichte und sagt, eigentlich war schon Napoleon der Erste und ein Bonapartist. Also Bonapartist heißt ja die bonapartistische Position, die Napoleon der Dritte also dann erst eingenommen hat. Und eigentlich, sagt er auch, kann man im amerikanischen Wahlsystem, darauf kommen wir dann vielleicht am Schluss noch, kann man viele Elemente finden, die also bonapartistisch sind. Also das, was jetzt, ich hatte schon angesprochen, immer diese Bezüge zu Trump, also ne, die haben natürlich, das sind keine Erfindung von Trump unbedingt, sondern die wurzeln in der amerikanischen Verfassung. Und da gibt es eine Stelle, die er da rausgefunden hat und die für mich sehr wichtig war, also jetzt rede ich wieder über Lussodo, wo er an einer Stelle sagt, also beziehungsweise er zitiert jemanden, den ich selbst nicht bisher zur Kenntnis genommen habe, ein französischer Schriftsteller, und der hätte also auch einiges aufgenommen, was Napoleon dann in seiner Verbannung auf St. Helena gesagt hat. Und da sagt er, ich war eigentlich nichts anderes als ein gekrönter Washington. Und das zeigt also, dass die schon voneinander wussten. Also das war nicht so, dass die Welt damals also separat in Frankreich, USA, Großbritannien, Deutschland unterteilt war oder zerfiel, sondern die wussten voneinander sehr viel. Die haben Französisch kommuniziert, also die amerikanischen Gründungsväter wussten sehr viel über die französische Verfassung, über die französische Revolution. Also, und umgekehrt sind auch die Franzosen also immer gut informiert gewesen über das, was in den USA passiert. Und diese Machtstellung des Präsidenten, des US-Präsidenten, konnte man nur im Kontext sehen mit der Französischen Revolution, mit der Zuspitzung im Thermidor auf eine Person. Und das war also auch die Tradition, die in den USA und in Frankreich ganz parallel lief. Und Lussodo sagt dann, naja, eigentlich waren zwei Persönlichkeiten, Napoleon der Erste, also jetzt spreche ich über den Ersten, also der eigentliche Napoleon, und Washington, die am Ende eines revolutionären Prozesses stand, wo die Möglichkeit war, dass sich eben subalterne Klassen in die Revolution eben einbringen können und ausdrücken können und womöglich also politischen Einfluss gewinnen können und wo immer die Konzentration auf eine populistische Person, eine Übermacht eines Herrschers, die natürlich also vom Bürgertum dann unterstützt wird, eingesetzt wird, diese Revolution wieder zurücknimmt bzw. begrenzt oder beschneidet und dergleichen mehr. Und er meint also Washington, und das müsste man dann nochmal, und er hat auch viele Beispiele gebracht, Washington war sozusagen die reaktionäre Antwort auf den Sezessionskrieg, der 1776 gegen die Engländer in den USA geführt wurde, weil da in dem Sezessionskrieg also viele revolutionäre Kräfte freigesetzt worden sind, die eigentlich darüber hinausgehen wollten, insbesondere was die Rolle der Kleinbauern angeht und so weiter. Und Washington war also die Antwort der Vermögenden, der Sklavenhalterbesitzer, also auf diesen gärenden revolutionären, potenziell revolutionären Prozess, also des Sezessionskrieges. Und Napoleon war es natürlich in Frankreich auch, also der Thermidor und die Antwort der Herrschenden auf die Revolution ist beendet, also es wird das Wahlrecht wieder eingesammelt, das wird jetzt wieder nichtig und auch die Befreiung der Sklaven unter Toussaint Louverture aus Haiti, die wurde auch blutig niedergeschlagen. Und übrigens war Washington zu dem Zeitpunkt, als er Präsident wurde, der erste Präsident der Vereinigten Staaten, der reichste Mann der Vereinigten Staaten. Ja. Auch vielleicht kein Zufall, aber so lief das. Und die Verfassung, also die eben ungefähr so 12, 13 Jahre nach der Unabhängigkeit der USA geschrieben wurde, dazu kommen wir aber dann vielleicht noch ganz am Ende. Die Verfassung war natürlich eine, die auch im Hinblick auf Prozesse, also der sozialen Unruhe geschrieben wurde. Und da bezieht sich Lusodo auf amerikanische Historiker, auf Howard Zinn und andere, wo die also beschrieben haben, dass der Aufstand von Chase, also von einem Bauernführer, also in Massachusetts und in Pennsylvania, die also sich immer weiter ausbreitete, also die Notwendigkeit erforderte, eine zentrale Macht herzustellen. Also die USA wurden erst die zentrale Macht, also im Verfassungsprozess, vorher waren sie wirklich eine Vereinigung von Einzelstaaten, unabhängigen Staaten, die aber nicht die militärische Macht, nicht einmal im Innern hatten, um solche Aufstände niederzuschlagen. Und Lusodo hat hier viele Beispiele, also über den Aufstand von Chase, also diesem Offizier, den ehemaligen Offizier aus dem Unabhängigkeitskrieg, der die Bauern führte. Und es ging da vor allen Dingen um die vielen Landbesitzer, die ihr Land zugunsten von Sklavenhalterplantagen verloren haben, die sie da enteignet haben und die eben ins Gefängnis geworfen worden sind, teilweise hingerichtet worden sind, weil sie verschuldet waren und so weiter. Und da gab es Aufstände. Und diese Zentralisierung der Macht in den USA beruht eben auf einem sozialen Konflikt, der im Hintergrund stand, also um diese Frage der Aufstände der entrechteten Bauern. Das ist eine sehr interessante Sache, die man nochmal sich genau anschauen sollte. Und darüber schreibt der Lusodo dann eine ganze Menge. Also dass das nicht einfach so vom Himmel fiel, sondern dass also diese Zentralisierung und diese Möglichkeit, dass ein Mensch alleine entscheidet über Krieg und Frieden, was ja in den USA traditionell so ist, damit zu tun hat, dass eben die militärische Macht auch nach innen gewendet wurde und eben vor allem eingesetzt werden sollte, um die bürgerliche Macht zu erhalten. Ja, das sind die Parallelen zwischen Frankreich und USA. Und das hat wiederum ja auch Folgen für das Deutsche Reich gehabt. Ich sagte schon Bismarck, aber auch Disraeli, die auch die Konzentration der Macht herstellten, also in den alten Formen. Ja, jetzt zum Zusammenhang mit dem Faschismus, was Sigrid ja angesprochen hat, Bonapartismus und Faschismus. Der Bonapartismus ist ja dann in der Analyse des Faschismus, hat das bei den Marxisten natürlich einen Erinnerungseffekt ausgelöst. Da war doch mal was, also wir haben da mal was gelesen. Gibt es da nicht Parallelen also zu dem, was Marx gesagt hat? Und das waren so unterschiedliche Menschen wie Clara Zetkin, Leo Trotzki, August Thalheimer, der da viel geschrieben hat, aber auch später dann Arthur Rosenberg, die ganz bewusst also diese Texte von Marx nochmal gelesen haben und überprüft haben, ist da nicht etwas drin, was uns also bei der Analyse des aufkommenden Faschismus in Italien 1923, aber eben dann auch in Deutschland also weiterhilft, wie können wir das Ganze verstehen? Das ist ja, wenn heute überhaupt in der Linken diskutiert wird über Bonapartismus, dann bezieht man sich ja auf die Faschismusanalysen. Jedenfalls bei denen, die seriös diskutieren. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, die AfD ist faschistisch oder so ist alles so. Und dann ist das alles schon gelaufen. Aber wenn man sich da mal tiefer hinein begibt, dann muss man natürlich also durchaus auch zu den Schriften von Trotzki kommen, der in der Beziehung gar nicht mal so daneben gelegen hat. Aber aus meiner Sicht sind die wichtigsten Aussagen also von August Thalheimer gekommen. Also eines außerhalb der Kommunistischen Partei nach 1927 stehenden, also der hat die Kommunistische Parteiorganisation, Opposition organisiert, KPO. Und na gut, da kann man auch viel drüber sprechen, aber ein unabhängiger Marxist, der dann später nach Kuba ausweichen musste und dort auch verstorben ist, ein enger Freund von Rosa Luxemburg und so weiter. Also er hat schon da viel geforscht. Ja, und er hat da in seiner Schrift geschrieben, der beste Ausgangspunkt für die Untersuchung des Faschismus scheint mir die marxische und engelsche Analyse des Bonapartismus, in Klammern Louis Bonaparte, zu sein. Also er ging nicht so weit wie Lussolo heute, dass er sagt, das ist schon der Napoleon der Erste. Da waren schon die Elemente des Bonapartismus angelegt, sondern er ging eben von der französischen Revolution II aus, also von der 48er Revolution und Louis Bonaparte. Er sagt dann, Thalheimer, wohl verstanden, ich setze nicht Faschismus und Bonapartismus gleich, aber es sind verwandte Erscheinungen mit sowohl gemeinsamen als auch abweichenden Zügen, die beide herauszuarbeiten sind. Und das hat er auch getan. Und Trotzki hat sich dann stärker darauf berufen, dass schon die Brüning-Regierung eine bonapartistische Regierung war. Das ist durchaus nicht ganz von der Hand zu weisen. Er sagte dann, Trotzki, eine Karikatur auf den Bonapartismus war der Brünig, ein Regime militärisch-polizeilicher Diktatur. Aber es war natürlich auch ganz ähnlich wie bei Bonaparte, es gab fortlaufend Wahlen. Nicht? Das hatte man noch nicht liquidiert, da kam erst der Faschismus und das ist der qualitative Sprung, der dahin geführt. Er sagte dann, sobald, also Trotzki hier, der Kampf zweier sozialer Lager, der Besitzenden und Besitzlosen, der Ausbeuter und Ausgebeuteten, höchste Spannung erreicht, sind die Bedingungen für die Herrschaft von Bürokratie, Polizei, Soldateska gegeben. Die Regierung wird unabhängig von der Gesellschaft. Das hatte auch Clara Zetkin schon herausgearbeitet, 1923, nicht in der Beschreibung der deutschen Situation natürlich, sondern eben die italienischen. Sie hat da gesagt, die Bourgeoisie kann die Sicherheit ihrer Klassenherrschaft nicht mehr von den regulären Machtmitteln ihres Staates allein erwarten. Sie braucht dafür da geht sie schon über Trotzki hinaus, sie braucht dafür eine außerlegale, außerstaatliche Machtorganisation. Eine solche wird ihr gestellt durch den bunt zusammengewürfelten Gewalthaufen des Faschismus. Deshalb nimmt die Bourgeoisie nicht nur mit Kusshand die Dienste des Faschismus an und gewährt ihm weiteste Bewegungsfreiheit im Gegensatz zu all ihren geschriebenen und ungeschriebenen Gesetzen. Sie geht weiter, sie nährt und erhält ihn und fördert seine Entwicklung mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln des Geldschranks und der politischen Macht. Diese Schrift von Clara Zetkin halte ich für eine sehr wichtige und die ist jetzt nochmal in der Beilage der Marxistischen Blätter vor kurzem veröffentlicht worden. Das war also das hatte Hermann Kopp noch veranlasst, dass diese Schrift nochmal jetzt eine Bedeutung gewinnt. Und noch präziser war dann Thalheimer, den ich ja schon erwähnte in seinen verschiedenen Schriften, der also vor allen Dingen herausarbeitet, Thalheimer, dass ganz ähnlich wie das Clara Zetkin schon sah, dass der Faschismus immer definiert sein muss und also sich selbst definiert hat und sich selbst an die Macht gebracht hat durch ein Element der terroristischen Herrschaft. Und dazu brauchten sie ein außerstaatliches, außerlegales Organ. Und das kann man wirklich auch in der Geschichte, und Lussolo hat das auch verglichen, nachvollziehen. Ich hatte ja schon erwähnt, die Gesellschaft des 10. Dezember 1851, also am 10. Dezember 1851 ist Louis Bonaparte zum Präsidenten der Französischen Republik gewählt worden. Und er hat danach eben die Schlägerbande also, eingesetzt, ja, die ihm dann ein bisschen in die Kaiserschaft geführt hat. In Italien war es waren es die Schwarzhelmen und bei uns war es die SA. Ja, also man muss eben schon sehen, dass und der Thalheimer hat muss mal gucken, ob ich die jetzt wirklich finde, weil ich die wirklich auch so unheimlich präzise Darstellung gebracht. Er sagte dann, dass die Bourgeoisie sich faktisch, dass die vergewaltigt wird, sich aber auch vergewaltigen lässt. Also das geht außerhalb der legalen Mittel. Man weiß, dass das außerhalb der legalen Mittel ist, aber man lässt das zu. Und das ist eben ein Unterschied zu dem klassischen Bonapartismus, der immer noch in dem Rahmen ungefähr bleibt, der Wahlen und der Akzeptanz, also der bürgerlichen Gesellschaft. Wobei also die Unterscheidung zwischen Bonapartismus und Faschismus also eine wirklich, und das sagt also auch Thalheimer, also eine schwimmende ist. Man kann das nicht direkt auseinanderhalten. Und übrigens erwähnt dann Lussodo den deutschen Faschismus natürlich auch, also er schreibt ja viel über ihn. Er nennt ihn aber dann den Kriegsbonapartismus. Also er vermeidet den Begriff Faschismus, weil er eben sagt, also das ist der Faschismus, ist also das, was in Italien war. Das ist der klassische Begriff. Und er nennt also das, man kann dazu stehen, wie man will, aber er sagt das eben, dass das ein Kriegsbonapartismus war. Ein gewalttätiger, ein brutaler Kriegsbonapartismus, der deutsche Faschismus. Also das ist wirklich das eigentliche Wesentliche ist, und das hat nochmal der Thalheimer beschrieben, ich will das jetzt nochmal zitieren, jetzt habe ich das hier auch gefunden. Er sagt, die einzelnen Stufen der Herstellung der offenen Diktatur, hat er beschrieben, Thalheimer, die Aushöhlung des bürgerlich-parlamentarischen Regimes erfolgt schrittweise, das ist ja auch bei Trotzki, also die Brüninger Regierung war schon die Aushöhlung der bürgerlichen Demokratie, also mit den Notverordnungen. Und die Bourgeoisie selbst ist dabei Hauptagent. Marx 18. Brumaire schildert gerade diesen Aushöhlungsprozess in seinen einzelnen Etappen, also 1848, 1850 und so weiter. Die Herstellung der offenen Diktatur kann aber nur durch einen Sprung, einen Putsch oder Staatsstreich erfolgen, bei dem die Bourgeoisie selber das passive Element ist. Ihre Sache ist es, die Bedingungen zu schaffen, also die Bourgeoisie, damit sie sozial gerettet und politisch vergewaltigt werden kann. Das ist also eine schöne Formulierung. Das Individuum oder die Organisation findet sich dazu immer, wenn ein Bedürfnis dazu da ist. Die entsprechende Organisation fördert die Bourgeoisie selbst aktiv oder passiv. Und der Arthur Rosenberg, der also in der Geschichte Demokratie und Sozialismus, also rückblickend, also 1937 das beschreibt, der sagt, dass er eigentlich, wenn Unruhen entstehen, muss der Staat, also setzt der Staat Polizei ein, die Richter ein, die verurteilen die Unruhestifter, also die Aufrührerischen. Notfalls wird das Militär eingesetzt. Also die haben all die Instrumente. Aber wenn das nicht mehr reicht, eben dann wird der Faschismus hingenommen und wird akzeptiert und wird auch finanziert und wird unterstützt und so weiter. Aber das Entscheidende ist, dass eben der Sprung gemacht wird zum Außerlegalen. Und das hat ja Hitler gemacht mit dem Ermächtigungsgesetz, ist ja dann, das, nach dem Reichstagsbrand, ist ja dann der Schritt aus dem Legalen in das Außerlegale dann gemacht worden. Da fanden ja auch keine Wahlen mehr statt. Und dann war er sozusagen frei für den Staatsterrorismus. Und das ist natürlich etwas anderes als... wenn ich das hier mal nochmal suche und hoffentlich auch finde, als die Dimitrovsche Formulierung, der Faschismus an der Macht. Und das ist eben doch etwas anderes als Trotzki, Thalheimer vor allen Dingen, Clara Zetkin, Rosenberg und auch Lussodo sagen. Es ist die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Und das ist eben eine verkürzte ökonomistische Sichtweise auf den Faschismus, weil das nicht das Element des Außerlegalen und auch der Machtergreifung eben durch nicht das Finanzkapital, sondern durch faktisch das Lumpenproletariat also bedeutet. Ja. Das muss man schon sehen, das ist schon eine qualitativ andere Bedeutung. Also Himmler und Hitler und Göring und so weiter waren nicht unbedingt die Agenten des Finanzkapitals. Sie wurden finanziert und sie wurden unterstützt, aber was dann passierte, und das war ja insbesondere der Röhmputsch, da wurden ja diese bürgerlichen Politiker, die sie in Amt und Würden dort gebracht haben, wurden dort ermordet. Ja, und das war dann schon 1934 also eine echt außerhalb der legalen Ordnung existierende Macht. die natürlich dann nicht mehr einzufangen war. Und natürlich haben die Kapitalisten auch ihr Geschäft mit denen gemacht. Das ist ja ohne Zweifel so. Und sie haben sie weiter unterstützt. Aber letztendlich war es dann doch eine Verselbstständigung der Macht mit den ganzen Ergebnissen in Italien und in Deutschland, mit der Entfesselung des Krieges und mit der Beteiligung Italiens am Krieg und mit den Abenteuern im Kolonialkrieg, dass eine solche Regierung also diese ganze nationale Bourgeoisie dann also auch in Gefahr setzt. Und letztendlich ist das ja passiert in Deutschland, also dass das letztendlich dann zum Zweiten Weltkrieg führte und also die bürgerlichen Interessen dann wirklich zur Disposition standen. Also in der DDR ist es ja dann passiert. Die sind dann enteignet worden und durch den Erfolg der Roten Armee. Und das hätte auch, wenn die Arbeiterbewegung die Macht gehabt hätte in den westlichen Republiken, es gab ja überall die Sozialisierungsgesetze, wäre die soziale Macht der Bourgeoisie nicht nur gefährdet, sondern womöglich also gebrochen worden. Das ist eben, was hier auch, also dass der Faschismus schon seine eigene Bedeutung hat und sein, vor allem in seiner Form des Übergangs vom Bonapartismus, Faschismus, dass man da schon genau hingucken muss und dass wir auch mit diesem Bonapartismus es weiterhin zu tun haben. Das ist sozusagen das Ergebnis also auch des Buches hier von Demokratie oder Bonapartismus, dass gegen die Demokratie steht nicht also einfach der Faschismus, sondern gegen die Demokratie steht aktuell also der Bonapartismus. Und das kann man ja deutlich erkennen. Ich habe jetzt alles Mögliche übersprungen, also was das Wahlrecht angeht. Zum Beispiel, dass bonapartistische Elemente natürlich immer in den Wahlsystemen verankert sind, die also, also den Direktwahlkreis kennen. Also das sind die USA, das ist Großbritannien natürlich, das ist aber auch Frankreich. Also nur einer wird gewählt und alle anderen Stimmen fallen weg. Das führt dazu, dass natürlich dritte Parteien sich nicht etablieren können. Das ist also die beste Sicherung gegen dritte Parteien, gegen linke Parteien, gegen populistische Parteien in den USA. Aber auch in Großbritannien können Parteien mit 20% gehen, mit 2-3 Unterhausabgeordneten nach Hause, wie bei den Liberaldemokraten immer wieder passiert oder bei den Grünen. Das ist ja bekannt, also du hast nur 49% und die anderen haben 51%, das zählt die ganzen Stimmen nicht. Und immer der Übergang zu dem Direktwahlkreis, zu dem Direktwahlsystem, war immer ein Übergang in ein bonapartistisches Regime, faktisch, oder war immer angelehnt von bonapartistischen Elementen, um das vorsichtig auszudrücken. Übrigens hat Mussolini lange Zeit auch mit dem Direktwahlrecht, wie sagt man, geliebäugelt. Er wollte eigentlich am Anfang 1922, 21 wollte er das Direktwahlrecht durchsetzen. Und ist dann aber mit dem Marsch auf Rom, also in einer Spirale also der forcierten Machtergreifung, also beziehungsweise hat er die Chance gesehen, die Macht direkt zu ergreifen. Also das war auch in Italien immer die Überlegung, also erstmal das Direktwahlrecht, also das Ein-Mann-Wahlkreises, wie es immer hieß, einzuführen, weil man da konnte man die Volksmassen sehr viel besser kontrollieren. Und der Übergang von einem Direktwahlrecht zu einem Verhältniswahlrecht wäre natürlich für die USA und für Großbritannien und Frankreich eine Revolution. War das nicht in der Weimarer Republik auch so? Nein. Der Reichspräsident? Ja, der Reichspräsident, ja. Der Reichspräsident hatte große Macht. Also das ist noch ein zweiter Element. Der hätte den Hitler ja gar nicht. Ja, natürlich, aber das war die zweite Ebene. Aber natürlich war es so, dass also zwischen Reichspräsident und dem Parlament ein permanenter Kampf stattfindet, also die Notverordnung, und es wurde auch permanent neu gewählt. Man wollte also eine parlamentarische Basis herstellen, und das war ja das Hauptproblem am Ende der Republik, dass man die nicht einfach mehr herstellen konnte und dann die Faschisten mit in die Regierung genommen hat. Das Element des Staatspräsidenten ist immer ein Element also der bonapartistischen Herrschaft. Da hat der jetzt mir der Name entfallen, also der Kelsen, der hat man, den auch Lussodo immer wieder erwähnt und auf den er sich bezieht, Hans Kelsen, ein deutscher Verfassungsrechtler, der hat mal gesagt, also man denkt immer, also die Direktwahl des Staatspräsidenten wäre ein urdemokratisches Prinzip. In Wirklichkeit ist es genau das Gegenteil, hat er wirklich schön auseinandergelegt, hat gesagt, wenn dem Wahlvolk, dem vielköpfigen Wahlvolk, eine parlamentarische Versammlung gegenübersteht, dann ist das schon eine eine Übertragung von Macht, eine Delegation von unglaublich großer Macht. Aber wenn nur eine einzige Person dem Wahlvolk gegenübersteht, ist es sozusagen eine Verballhornung, also der parlamentarischen Demokratie, weil letztendlich also nur eine Person entscheidet. Also das ist so faktisch das monarchische Prinzip. Darüber können wir dann nachher sprechen, wie das in den USA aussieht, also wie letztendlich alle amerikanischen Präsidenten, also die großen Entscheidungen über Frieden und Krieg, also ganz alleine getroffen haben oder nur mit ihren Beratern zusammen. Das kommt drauf an, was sie für Rechte haben. Naja, die haben die Rechte dazu und die haben die Rechte weiterhin dazu. Das sieht man ja in Venezuela und so weiter, wie das da abgelaufen ist. Aber erstmal dazu würde ich erstmal sagen, machen wir erstmal Punkt, ja. So. Ich habe natürlich Diskussionsbedarf. Ja, das dachte ich auch. Ja, soll das sein. Gut. Also ich würde so ein bisschen vielleicht die Position von Dimitrov und der Dritten Internationale versuchen, nochmal so ein bisschen auch als Gegenposition vielleicht scharf zu machen gegen diese Art von Bonapartismus-Vorstellung. Die Dimitrov-Formel, die du ja auch nochmal vorgetragen hast, das ist also der Faschismus an der Macht als die offene terroristische Diktatur der am meisten und so weiter Elemente des Finanzkapitals. Das ist ja zuallererst der Versuch einer klassenmäßigen Bestimmung des Faschismus. Also festzustellen, welche Klasse steckt hinter dieser Form der bürgerlichen Herrschaft. Ja, und erstmal klarzumachen, ja, das sind tatsächlich, es ist das Finanzkapital und es sind aus dem Finanzkapital auch bestimmte Elemente, die vor allem dazu drängen, diese Wechsel in der Herrschaftsform voranzubringen. Und damit ist natürlich noch nicht alle, sind längst nicht alle Elemente des Faschismus definiert. Und Dimitrov macht auch in seinem Referat, dann in dem berühmten Referat beim 7. Weltkongress, auch sehr klar, naja, der Faschismus ist auch in jedem Land anders, er muss immer sehr konkret analysiert werden und so weiter und so fort. Aber es geht um diese Verbindung. Und das ist, würde ich sagen, auch wirklich das Entscheidende, was Thalheimer und bis zum gewissen Grad Trotzki anders machen. Du hast jetzt Clara Zetkin da so ein bisschen mit reingenommen in die Reihe, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, da würde ich es ein bisschen anders sehen vielleicht. Sie benutzt auch diesen Begriff Bonapartismus in ihrer Schrift eigentlich 23 noch gar nicht. Aber es geht vor allem um dieses Element der Verselbstständigung des Staatsapparats, der Staatsgewalt. Das ist so ein bisschen, würde ich sagen, so verstehe ich die Hauptthese, ne? Wie du auch gesagt hast, die Sicherung der sozialen Macht durch die Aufgabe der politischen Macht. Das ist die Position dieser Bonapartismus-These. Aber es ist die Frage, passiert das eigentlich? Ja? Wird eigentlich tatsächlich die politische Macht aufgegeben, um die soziale zu retten? Und das ist eine komplizierte Diskussion, die sich auch nachher dann auch bei zwischen Reinhard Kühnel und Gosfeiler so ein bisschen weiter fortsetzt nach 1945. Was ist diese, unter dem Stichwort dieser Agententheorie? Ja? Aber das entscheidende Argument von Vertretern der Dritten Internationale ist, und das steckt eigentlich in diesem Zetkin-Zitat schon drin, was du drin hast, das Monopolkapital, wie war das, nährt und erhält ihn und so weiter mit allen Mitteln des Geldschranks und weiter und so weiter und so fort. Also die faschistische Partei und diese Elemente einer sich entwickelnden Massenbasis, Massenbewegung, die entsteht, weil das Monopolkapital sie braucht. Und weil sie es auch, weil das Monopolkapital es ermöglicht, dass diese Elemente politisch wachsen und wirksam werden. Das heißt, inwiefern kann hier von einer Verselbstständigung die Rede sein? Ja? Oder inwiefern ist nicht die ganze Zeit über, in dem diese faschistische Bewegung wächst, eigentlich das Finanzkapital doch entscheidendes Subjekt gewissermaßen? Ja? Zweites wichtiges Argument ist, und das macht Palmiro Togliatti sehr stark, auch in seinen Vorlesungen über den Faschismus, ich glaube 1935 auch, oder ich weiß nicht ganz genau. Jedenfalls ist das entscheidende Argument gegen diese Bonapartismus-These, okay, das, was Marx beschreibt mit Louis Bonaparte, das gilt für den Kapitalismus der freien Konkurrenz. Also ein Kapitalismus, der eben noch nicht in dieser besonderen Art und Weise diesen Mechanismus zwischen Monopolkapital und Staat herausgebildet hat. Aber ab dem Moment, also quasi mit dem Übergang der Epoche zum Imperialismus, entsteht dann das, was Lenin später dann auch den staatsmonopolistischen Kapitalismus und so weiter, da gibt es eine ganz andere Diskussionsstrang noch dazu, aber das entsteht quasi, also ein viel direkterer Mechanismus zwischen Monopolkapital und Staatsapparat, der aber im Übrigen ja auch unter bürgerlich-demokratischen Bedingungen nie völlig einfach direkt ist. Ja, also würde jemand heute sagen quasi, dass es einfach, dass der Merz einfach direkt der Agent des deutschen Monopolkapitals ist, vielleicht eher sogar noch am ehesten. Er kommt ja nun wirklich ganz direkt auch daher, so als Person. Ja? Aber ich sag mal so, die Mechanismen, wie das Monopolkapital seine Interessen auch durchsetzt über den Staatsapparat, die sind auch sehr vielfältig. Und das ist quasi ein verflochtenes Netz auch, würde ich sagen, in dem dann diese Interessen durchgesetzt werden. Aber eben in einem direkteren Maße als unter den Bedingungen der Kapitalismus der freien Konkurrenz. Und das ist, sagt Togliatti quasi auch das Argument, oder auch Palmedat heißt er, glaube ich, ne, der britisch-indische Kommunist, der sagt, naja, warum eigentlich diese Bonapartismus-These eben nicht ganz stimmig ist. Vielleicht letzter Punkt dazu. Ich glaube, dass, mir begegnet diese Diskussion mit dem Bonapartismus immer wieder, wenn es gibt ja auch zu Putin irgendwie der Bonapartist oder eben jetzt Trump und so weiter. Und ich bin mir nicht so sicher, ob uns das so arg weiterhilft, diese Schublade, ja, sag ich mal, oder dieses theoretische Korsett so zu übertragen, weil das immer natürlich sehr konkret, also anders gesagt, es braucht immer die konkrete Analyse der konkreten Situation. Das ist glaube ich, eine Grundfaustregel quasi von Kommunisten und oder Marxisten. Und das heißt, ich tue mich da so ein bisschen schwer mit, das so zu übertragen, weil diese Analyse von Marx und Engels, damit höre ich jetzt auch auf, sorry, in dieser Phase, die entsteht ja auch, oder das, was dann passiert in Frankreich oder mit Bismarck in Deutschland, entsteht, weil auch der bürgerliche Staat sich überhaupt auch erst entwickelt. Also diese Art von Herrschaftsmechanismus der bürgerlich-kapitalistischen Produktionsverhältnisse, die entsteht erst. Und in dieser noch relativ dynamischen Situation auch der Durchsetzung des Bürgertums entsteht dann eben auch diese Besonderheit eines Louis Bonaparte, der gewissermaßen noch zwischen den verschiedenen Klassen und Kräften und den Dynamiken auch mit diesem besonderen Mechanismus der Herrschaft das unter Kontrolle halten muss. Aber das ist eine andere Situation der Herrschaftssicherung und Gestaltung in einer entwickelteren Form des Kapitalismus, würde ich sagen. Ja. Ja, danke erstmal Andreas und danke Max. Ich kann das eigentlich nur weiterentwickeln. Ich glaube, das ist Hegel oder gilt überhaupt für Dialektik. Man kann sozusagen Mechanismen aus vorhergehenden politökonomischen Formationen ja nicht auf weiterentwickelte oder andere Formationen übertragen. Na, ich glaube, das war auch so ein bisschen dein Argument. Schlagen kommt das raus an diesem Zitat Bourgeois und wie alle Bourgeois im Vorkömmling. Ja, damals natürlich, weil sich ja da erst sozusagen eine Kapitalistenklasse überhaupt erst entwickelt hat. Jetzt haben wir die aber schon ein paar Jahrhunderte. Also ein Punkt, auf den kannst du vielleicht noch eingehen, Andreas, weil das jetzt in deinen Ausführungen gar keine Rolle gespielt hat. Also für mich war ein Teil einer Faschismus-Definition immer das Expansive. Also eben Faschismus als eine Formation, die unbedingt zum Krieg führt. Und das habe ich jetzt bei diesem Bonapartismus so nicht wahrgenommen. Auf jeden Fall geht es da auch um Kolonien. Es gibt Kolonien, aber ich habe das jetzt nicht so wahrgenommen, dass es im Rahmen dieser bonapartistischen Formation auch um Krieg direkt geht. Das wäre also nochmal eine Frage. Ansonsten fiel mir natürlich zwischendrin Gramsci ein, insbesondere die Geschichte mit Zwang und Konsens als ein Kennzeichen bürgerlicher Herrschaft. Ein Thema ist, glaube ich, für Faschismus nochmal ganz wichtig, und da gibt es bestimmt eine Parallele zum Bonapartismus, die müsste man aber untersuchen, ist diese Frage der Bewegung. Also statt tatsächlich Organisation mit einem eigenen demokratischen Aufbau und so weiter, bei uns ist es eben der demokratische Zentralismus, gibt es eine Person an der Stelle, die ständig dieses Lumpenproletariat oder eben diese unteren Schichten als Einzelleute, als Masse in Bewegung hält für irgendwelche Kampagnen und so weiter. Und als ein Teil eben dieser Dynamik eben einer faschistischen oder auch bonapartistischen Formation. Mich hat es am meisten, also weder an Trump noch an, selbstverständlich, Präsident Putin erinnert, sondern an die EU, was du zum Teil erzählt hast. Also wir haben da eine Präsidentin, die kann machen, was sie will, und die Entmachtung des Parlaments. Das Parlament hat ja nicht mal die Möglichkeit, selber Dinge einzubringen. Die sitzen einfach nur rum, außer Martin Sonneborn, und verdienen viel Geld. Im System der BRD im Moment finde ich eigentlich, wenn man sich das ganze Wahlprozedere anguckt, dann ist die Rolle der Parteien eigentlich unendlich gestärkt. Und die Frage ist wieder, wer ist der tatsächliche, der sozusagen dahinter steht, wessen Interesse passiert es tatsächlich, mit welchem Geld? Weil dann denke ich schon hier das berühmte Bild von Hartfield, 1 Million stehen hinter mir. Also wer ist der tatsächliche Träger dieser Formation? Und Gosweiler eben. Ne? So, also das denke ich, das ist da einfach ergiebiger, als auf die Massen zu gucken, die dann da halt schreiend durch die Straßen rennen. Aber im Moment haben wir ja, also wir haben selbstverständlich auch eine Aushöhlung von Demokratie, aber einer der Treibriemen, über die das läuft, ist ja, dass diese absolute Rolle der Parteien gegenüber allem anderen, also dass die Wahllisten werden in Parteien aufgestellt. Die Parteien werden aber immer kleiner. Also in Parteien wie CDU, also in großen sogenannten Volksparteien, CDU, SPD, sind immer weniger Leute organisiert. Also dort auf den Parteiversammlungen werden die Wahllisten aufgestellt, und die lassen sich durch das tatsächliche Wählen, dann lassen sich die Plätze auch nicht mehr ändern. Also wenn der dritte Platz viel mehr Stimmen kriegt als der erste, ist das trotzdem für das Wahlergebnis letztendlich irrelevant. Also auch das müsste, also wie sozusagen unsere sogenannte Demokratie da im Moment tatsächlich funktioniert und durch wen das angestiftet wird und organisiert wird, das müsste man sich dann nochmal tatsächlich angucken. Also ich finde tatsächlich, Andreas, also dieses Bonapartismus-Konzept gegenüber Dimitrov schwammiger und eben zu wenig politökonomisch, weil letztendlich ist ja tatsächlich die Frage, wer ist der Träger dieser Veränderung und nicht wer rennt dann hinterher. Also, und ich meine, gerade bei Hitler, da gibt es ja genug Beispiele mit diesem berühmten Treffen der Ruhrbarone 32 und so weiter. Also wer ihn tatsächlich an die Macht gehievt hat von alleine, der war ja, sag mal, ein Anstreicher von einer winzigen Splitterpartei von alleine. Ohne Förderung durchs Großkapital, Monopolkapital, Finanzkapital wäre die NSDAP niemals an die Macht gekommen. Die hätten vor sich hingedümpelt, wie bei uns vor ein paar Jahren noch die FAP oder so. Ne? Aber die sind eben speziell ausgesucht worden, aus verschiedenen Gründen, wegen ihrer sozialen Demagogie, wegen der rhetorischen Fähigkeiten von Hitler oder sonst irgendwas. Aber bestimmt nicht aus sich selbst heraus. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, ich habe es vergessen. Aber soweit erstmal. Ja, Sigrid. Für mich ist es so, dass der Bonapartismus für meine Begriffe eine Vorstufe vom Faschismus ist. Aber der soll den Faschismus nicht ersetzen, so habe ich das auch nicht verstanden. Und dann muss man auch, denke ich, die Entwicklung im 19. Jahrhundert sehen. Die Französische Revolution hat ja den Feudalismus oder wollte den Feudalismus abschaffen und eine nicht adlige Kapitalistenklasse ist langsam entstanden. Das sind aber langwierige Prozesse. Sowas geht nicht von heute auf morgen. Und ich denke, bei Napoleon dem I. spielten durchaus feudalistische Elemente noch eine Rolle. Und ich halte ihn auch von der ganzen Regierung her, halte ich ihn für bonapartistisch. Napoleon den Ersten. Auf der anderen Seite hat er sowas geschaffen wie das bürgerliche Gesetzbuch, den Code Civil, das ist ja dann auch in Deutschland übernommen worden. Da hat man wieder also etwas fortschrittlichere Züge dann drin. Und ich denke, dieses Umkippen von Bonapartismus zum Faschismus, wobei, das sagt übrigens auch der Kurt Gosweiler, wie die Staaten damals mit den Kolonien umgegangen sind, das ist noch eine ganz andere Frage. Da haben sie schon viel früher als im eigenen Land den Faschismus angewendet. Und Frankreich hatte zum Beispiel ab 1830 Algerien als Kolonie und Indochina ab 1830 schon. Mhm. Na, so lange sind die französische Kolonie gewesen. Und ich denke, die, wie du auch richtig sagst, die Industrialisierung kam dann nach und nach. Und ich denke, der eigentliche Schritt passierte dann nach der Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland unter Bismarck, dass Deutschland also ein richtig starkes kapitalistisches Land auch wurde. Der Kurt Pätzold hat immer gesagt, das eigentliche Wirtschaftswunder in Deutschland war unter Bismarck. Und, und ich denke, diese ersten Strukturen von Faschismus, die kamen auf nach dem Ersten Weltkrieg. Bis zum Ersten Weltkrieg, da ist ja auch Krieg geführt worden, aber die Staaten, die in Europa Krieg führten, die galten alle als parlamentarische Demokratien im Ersten Weltkrieg, aber nicht als faschistisch. Da kam das auf mit dem Alldeutschen Verein und so, und wie eben es in Italien war, das hat er ja geschildert. Die Nazis sind nicht einfach so aus dem Boden plötzlich herausgewachsen. Da gab es schon Strukturen vorher, das war der Alldeutsche Verein, die preußischen Junker und so weiter. Und das alles ist dann, hat dann eben mit dieser faschistischen Ideologie, wo eben der Terror nach innen, also gegen die Bevölkerung, gegen die Arbeiterbewegung, wirklich da auch entstanden ist. Ne? Und das war, zeichnete sich langsam ab, schon in den 20er Jahren. Und der deutsche Faschismus hat es dann also bis zum Extrem ja auch geführt. Was aber das Kennzeichen des Krieges, Krieg führen, das ist meiner Meinung nach, dazu braucht man keine faschistischen Parteien, das sieht man ja heute, wo überall Krieg geführt wird. Ne? Und wie gesagt, um nochmal auf den Bonapartismus zurückzukommen, was im Moment läuft, ich gehe jetzt zwar nicht in die EU, sondern nur nach Deutschland, mit der Unterdrückung der Meinungsfreiheit und so weiter, diese ganzen Maßnahmen, dass man also keine Demokratie eben jetzt in dem Sinne, dass man miteinander eben, dass man seine Meinung laut sagen kann, dass Leute sanktioniert werden, ganze Staaten sanktioniert werden. Extra legal, genau. Das ist noch nicht Faschismus, das ist meiner Meinung nach Bonapartismus. Das kann natürlich kippen. Aber wann hatten wir denn nicht Bonapartismus dann in Deutschland? Meiner Meinung nach, wenn ich also so europäische Verfassungen vergleiche, wie gesagt, die amerikanische und die französische Verfassung, da hat der Präsident eine unheimlich starke Stellung. Der Französische kann auch entscheiden zwischen Krieg und Frieden, praktisch die ganze Außenpolitik. Die Nationalversammlung ist im Grunde genommen nur für die Innenpolitik da. Und bei der Bundesrepublik hatte man ja nach dem Zweiten Weltkrieg die Absicht, sowas nicht mehr passieren zu lassen und hat deswegen ein anderes Wahlsystem hier ja auch eingeführt. Nämlich mit dem Kanzler und Präsident sind geteilt. Der Kanzler kann abgewählt werden mit einem Misstrauensvotum. Das geht in Frankreich überhaupt nicht. die müssen den Macron aushalten bis zum Ende. Und die politischen Parteien haben in diesem Punkt, was die Staatsführung anbetrifft, meiner Meinung nach hier mehr Rechte als jetzt in Frankreich zum Beispiel oder in den USA. Damit höre ich jetzt aber erstmal auf. Ja, waren jetzt eine Reihe von Fragen und auch diese Kontroverse ist natürlich klar, die ist nicht erst seit gestern. Welche Bedeutung hat der Bonapartismus heute? Und da will ich nochmal anknüpfen, was Sigrid gerade zum Schluss gesagt hat. Also man sollte sich das, was die Wahlsysteme in dem sogenannten Westen angeht, nicht zu einfach machen. Sie unterscheiden sich schon. Also, und das ist auch ein Ergebnis des antifaschistischen Kampfes gewesen. Also, und das muss man mal sich genau anschauen. Und in Deutschland, also diese Bedeutung des Reichspräsidenten ist überhaupt nicht widergespiegelt in der Bedeutung des Bundespräsidenten, in keiner Weise. Grüß August heißt er. Naja, das ist ja schön und gut. Mir ist aber ein Grüß August da lieber als jemand, der also von sich aus sagt, also der wird Regierungschef und der nicht oder so. Und was ja passiert ist, und das war ja denen, die Verfassung, das Grundgesetz geschrieben haben, ganz klar, also welche Rolle also eine losgelöste Person dort spielen kann. Also bis hin, und das System in den USA, daraus könnte man, wahrscheinlich werden wir gar nicht mehr dazu kommen, aber nicht, also dass der Supreme Court von einem Präsidenten zusammengesetzt wird, wenn jemand ausscheidet, also eine Ergänzung bei den 7 Leuten, und die sind auf Lebenszeit. Ja? Das sind einfach Elemente, die in eine demokratische Form, also in einer Verfassung, die auf Grundlage also von Parteien und von politischen Mehrheiten existiert, also einfach undenkbar. Und das ist in Frankreich, übrigens Frankreich, das müsstest du auch nochmal ausführen, weil ich da auch nicht so viel weiß, also im Einzelnen, aber diese, was der Macron und was diese Präsidentschaftsrolle angeht, das ist ja ein Produkt der gaullistischen Revolution. Ja, also der Staatsstreich von de Gaulle 1957, nicht? Mitten im, oder im 58, also auf Ergebnis des Algerienkriegs. Also das ist ja eine Rückwende, eine reaktionäre Rückwende, da stand ja der Staatsstreich an und das war faktisch ein Staatsstreich. Der Mitterrand hat ja lange Zeit gesagt, ich weiß nicht, das war eben seine Meinung und das war ja völlig richtig, der Gaullismus ist eine permanente Form des Staatsstreiches, also diese Verfassung. Und deswegen war ja Mélenchon, da könntest du auch noch mehr sagen, Mélenchon hat ja dann immer wieder in den letzten Jahren also immer wieder hervorgebracht, wir brauchen eine neue Verfassung. Die Sechste Republik. Das sind ja doch die entscheidenden Fragen. Und wenn man da nicht hinguckt, ja, wenn man einfach das gleichsetzt und Großbritannien, also diese, was läuft dann da? Naja, gar keine geschriebene Verfassung, da lässt sich wunderbar leben mit. Und diese Rolle des Premierministers, die ja auch also unter Disraeli und entstanden ist, also diese völlige Abhebung. Also ich kann nur, das ist ja doch eine Frage des politischen Kampfes, also da genau hinzublicken. Und ich habe den Eindruck, da wird überhaupt fast gar nicht hingeblickt. So, es wird nicht differenziert, auch in der Linken nicht und in der DKP schon gar nicht oder sonst wo, zwischen diesen verschiedenen Verfassungsordnungen. Und das ist auch interessant, dass beispielsweise, und das ist so ein Nebenzweig, dass also in Neuseeland ist man ins Verhältniswahlrecht übergegangen. Und zwar war das die demokratische Bewegung der Labour Party. Die haben das geschafft, also die Verfassung so grundlegend zu ändern, dass sie aus dem Mehrheitswahlrecht, wie es noch in Australien existiert und auch natürlich in Großbritannien und auch in Frankreich, USA, in das Mehrheitswahlrecht zu gehen. Also das sind schon Emanzipationsbewegungen, die man wirklich ernst nehmen muss. Also ich kann nur sagen, also wer da sagt, ja, das ist ja alles so und so, ne, das ist bürgerliche Herrschaft und das Finanzkapital und das herrscht ja sowieso und so. Also so einfach ist das nicht. Also ich kann nur sagen, also diese Differenzierungen spielen schon eine große Rolle. Auch beispielsweise, dass eine linke Partei in Großbritannien und in den USA null Chance hat, ja? Auch vielleicht mal jetzt Corbyn, aber da muss der Corbyn also schon wieder eine Mehrheit haben im Wahlkreis, um dort durchzudringen. Und das möchte ich mal sehen mit so einer neu gegründeten Partei. Das, ich meine, auch bei den Grünen, also oder wie links die auch immer sind, die sind ja ziemlich weit links in Großbritannien im Verhältnis zu Deutschland. Aber das ist doch ein Riesenunterschied, ob das in Spanien oder in Deutschland oder in anderen Ländern passiert. Dort sind parlamentarische Parteien der Linken und auch populistische Parteien sicherlich auch jetzt, haben eine Beteiligung, ein Say, wie man jetzt neuerdings sagt. Das ist ja nicht ganz ohne. Selbst wenn Sie in Koalition sind mit bürgerlichen Parteien oder klassischen bürgerlichen Parteien, dann können Sie noch das eine oder andere durchsetzen, können Personen unterbringen und so weiter. Aber in Frankreich müssen sich die ganzen Parteien in den Wahlkämpfen, das hat ja Sigrid also auch immer wieder beschrieben, die müssen sich ja schon vorher einigen in einer internen, ja, die müssen ja einen internen Wahlkampf führen, also wer wird hier der Kandidat, auf dem wir, und da geht ja viel revolutionäre Substanz automatisch verloren, wenn du dich den Sozialdemokraten unterordnen musst oder wenn du dich anschließen musst. Dagegen ist ja doch eine andere Situation, wenn du also eine eigene Fraktion besitzt, also im Parlament, also das sind doch wesentliche Dinge, die man also beachten muss. Naja, und da kommt dann die Frage des Bonapartismus rein, dass der Bonapartismus abgewehrt werden muss, dass er bekämpft werden muss und dass die am nächsten dem Bonapartismus stehen Systeme wie Frankreich, Großbritannien und USA, also sozusagen auch eben von der Linken angegriffen werden müssen und eben also Veränderungen versuchen werden, muss versucht werden durchzusetzen. Und das war ein großer Erfolg. Ich kann mich noch erinnern, dass die Versuche von Berlusconi, das Verhältnis Wahlrecht in Italien abzuschaffen und das Direktwahlrecht einzuführen, dass das verhindert wurde. Das war ein Riesenerfolg der Linken, dass das verhindert wurde. Und wir machen doch nicht die ganz großen, wir machen doch nicht die großen Revolutionen gegenwärtig, sondern das sind doch diese Schritte, die in diese Richtung gehen. Und dazu will ich sensibilisieren und dazu hat der Lussoudo ein Buch vorgelegt, Demokratie oder Bonapartismus. Das ist die Frage. Und jetzt nochmal ganz zugespitzt. Also für mich ist das, was der Dimitrov in diesem Punkt formuliert hat, der hat ja auf diesem Weltkongress sehr viel Richtiges und Gutes und Weitertragendes, auch heute noch Aktuelles gesagt. Aber das ist eine ökonomistische Verengung. Das Finanzkapital regiert direkt. Das hat nicht direkt regiert. Das hat also Unterstützung. Hat es ja nie. Naja, aber was soll denn das? Ich meine, wenn man jetzt sagt, das regiert direkt, das ist die offenste und so weiter Diktatur des Finanzkapitals. Also das hieß ja, dass die Bankpräsidenten, also Reichspräsidenten werden oder sonst was. Also das hat es ja nun nicht gegeben. Also dass der Hitler natürlich mit denen kooperiert hat und zusammengearbeitet hat und dass die eine große Macht hatten, das ist ja überhaupt nicht bestritten, auch nicht bei der Formulierung von Thalheimer. Der Thalheimer hat ja diese wunderbare Formulierung, dass sich die Bourgeoisie vergewaltigen lässt, um sozial gerettet zu werden. Damit kann man ja, das muss man sich mal erstmal durch den Kopf gehen lassen. Und ich habe ja auch den Gosweiler gelesen. Aber der Gosweiler sagt ja eben sehr wenig über die Walpurgisnacht, also über die Ermordung der bürgerlichen Politiker und die Ausschaltung, die dann 1934 stattgefunden hat. Also da sind ja doch verschiedene Schritte gegangen worden, die dann erst dazu geführt haben, dass dieser Apparat sich so verselbstständigen konnte. Ja, aber das ist eine lange Diskussion. Ich will noch den letzten Punkt. Das ist das Ergebnis. Also wenn man den Bonapartismus einfach so sagt, naja, das hat es gegeben und das ist nicht so toll, dann soll mir mal einer erklären, wie er heute dieser ganze Hype, der gegenwärtig stattfindet, also der Faschismus steht vor der Tür. Also das ist ja, naja, das sagen viele. Das sagen doch viele, die Antifa oder sonst wer, oder das sagen doch viele. Naja, aber das ist doch, ich meine, das ist doch ein allgemeines Vorstellung, also das ist der Faschismus, der da kommt und so weiter. Also diese Differenzierungsfähigkeit, dass da populistische Parteien sind, rechtskonservative, rechtspopulistische, auch teilweise rechtsextreme Parteien. Also ich habe den Eindruck, also die Linke da vor dem Block steht. Also entweder haben wir jetzt die Demokratie und dann geht es in den Faschismus über. Also diese ganzen Zwischenelemente und das fehlt mir. Das fehlt mir überall. Und vor allen Dingen der Kampf um das Wahlrecht, um die Veränderung. Also das fehlt mir total.